Hör auf dein Herz und sperr dich nicht ein. Du hast es verdient, für immer glücklich zu sein. Darum geht es nicht. Wir schaffen uns ein neues Zuhaus. Versteh doch. Komm mit mir mit, wag diesen Schritt nicht aus. Du weißt genau. Nicht mehr, ich lieb dich zu sehr. Bleib heute Nacht bei mir. Ach, sehen. Alle Frauen betrügen ihre Männer. So eine Frau bin ich nicht, aber eines werde ich dir schenken. Was? Sieh dir meinen Tanz an. Er wird heute Nacht nur für dich sein. Lass kein Auge von mir. Wie meinst du das? Warte ab. Mehr als das kann ich dir nicht geben.